1. Zuerst vor dir ich dazu auf, bitten, gebiet, verbitten und Danksagungen für allmenschen vorzubringen. 2. Dies gilt insbesondere für Könige und alle Personen in Führungspositionen, damit wir ein friedliches und ungestörtes Leben in tiefer Ehrfurcht und Würde führen können. 3. Ein solches Verhalten ist gut und findet die Wohl zu Stimmen Gottes, unseres Retters. 4. Ermöglicht nämlich, dass allmenschen Gerettet werden und zu einer umfassenden Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 5. Denn es existiert nur ein einziger Gott sowie ein einziger Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. 6. Agab sich selbst als Lösegeld für all hin, was als Zunis zur Darfe Wortsehinen sie dien und solte. 7. Zu diesem Zweckwort ich als Verkunde und Apostel eingesetzt, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, die Volke im Glauben und in der Wahrheit zu unterweisen. 8. Daher ist es mein Wunsch, dass die Männeren jedem Ort bieten und debi reine Hands am Gebet erheben, one Zorn oder Streitigkeiten in sich zu tragen. 9. Ebenso sollen sich die Frauen in angemessener Kleidung mit ihrer Kultung und Bescheidenheit schmücken, anstatt durch aufwendig Frisuren, Gold, Perlen oder kostbare Gewänder aufzufallen. 10. Stattdessen sollten sie sich durch gut Taten auszeichnen, wie es für Frauen angemessen ist, die sich öffentlich zu ihrer Ehrfurcht vor Gott bekennen. 11. Ein Frau soll während der Unterweisung in aller Stille zuhören und sich dabei bereitwillig unterordnen. 12. Ich erlob eine Frau nicht, öffentlich zu lehren oder Autorität über den Mann auszuüben, sie soll sich stattdessen zurückhalten verhalten. 13. Zur Begründung dient die Tatsache, dass Adam zuerst erschaffen wurde und erst danach Eva. 14. Zu dem war es nicht Adam, der Verfurt Word, sondern die Frau ließ sich torschen und beging de Dirch die Übertretung. 15. Denek word sie durch das Gebaren von Kindern gerettet werden, sofern sie weiterhin beständig in Glauben, Lieb, Heiligkeit und Besonnenheit lebt.